Langschiff zieht vorbei. Ich fahre mit voller Kraft voraus. Der Wind weht durch mein Haar. Ich spüre Freiheit in der Luft. Ich bin nur ein Fahrgast auf dem Weg in unbekannte Wunderwelten. Die Geschwindigkeit in der Luft. Ich bin nur ein Fahrgast auf dem Weg in unbekannte Wunderwelten. Die Geschwindigkeit steigt, die Beats hämmern in meinen Ohren. Die Schienen vibrieren, ich lasse mich davon betören. Die Dunkelheit der Nacht umgibt mich wie ein Schleier. Ich reise durch die Dunkelheit, doch fühle mich niemals einsam hier. Ich bin der Fahrgast, der die Reise niemals beendet, durch Höhen und Tiefen. Ich bleibe immer unerschüttert, im Rhythmus der Musik, im Takt der Schienen. Ich bin der Schienen, ich bin der Fahrgast auf der Suche nach dem, was ich noch nicht sehen habe. Dunkelheit der Nacht umgeht.